Die Weltöffentlichkeit bewundert die schwungvolle Entwicklung des sozialistischen Korea. Die russische Internetzeitschrift Rim Chuchi interpretierte den Dokumentarfilm eines Fernsehsenders mit dem Titel »Im Land der glücklichsten Menschen« und unterstrich dabei, dass man durch den Film deutlich verstehen könne, warum die Filmproduzenten das koreanische Volk als die glücklichsten Menschen auf der Erde bezeichnet hätten. Die russische Zeitung Komsomolskaja Prawda bewertete, dass sich die Demokratische Volksrepublik Korea unvergleichbar viel weiter als vor 10 oder 20 Jahren entwickelt habe und dass die internationalen Sanktionen des Westens auf die Entwicklung dieses Landes gar nicht negativ wirken könnten. Die bulgarische Zeitung Pensionäre kommentierte, dass die TVRK ein Land mit erstaunlichen Ereignissen sei, die Bulgaren nicht gesehen, gehört und erlebt hätten. Der Vorsitzende der belgisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft sagte, dass die Menschen, die durch die Demagogien der westlichen Medien betrogen wurden, sehr staunen werden, wenn sie die Realität Koreas sehen. Der Generalsekretär der Satya-Partei und zugleich Vorsitzende des Sozialideologie-Instituts Bangladeschs bemerkte, dass man unbedingt die TVRK besuchen und deren Realität persönlich erleben solle, wenn man dieses Land verstehen wolle. Ein Mitglied der türkischen Delegation für die Forschung der Souveränität würdigte die TVRK als ein Land, das nicht verfallen und nicht von kapitalistischen Abfällen infiziert ist. Der Europavertreter der haitisch-koreanischen Kulturgesellschaft verwies darauf, dass die TVRK mit Praxis zeigen werde, dass es in der Welt die Gerechtigkeit gebe und diese auf jeden Fall triumphieren werde.